17.02.2013. Es ist 18.06 Uhr und wir starten in eine weitere Ausgabe des K-Fabe Podcasts. Um genau zu sein, es ist die 18. mittlerweile. Und das in einer einjährigen Historie. Ist ja schon ein bisschen unglaubwürdig gestaltet gewesen, wie gesagt. Ich kann auch nur noch mal darauf zurückschneiden. Denn wir hatten ja angefangen, einfach nur mit dem Prinzip Unregelmäßigkeit soll unser allergrößtes Metier sein. Also einfach mal, wenn wir Lust haben, ganz spontan machen wir mal einen Podcast, dann schieben wir die Kassette rein, machen das Aufnahmegerät an und plappern einfach mal drauf los. Mittlerweile hat sich das Konzept allerdings ein bisschen generalisiert, denn jetzt wollen wir ein regelmäßiges Konzept anstreben. Das geschieht mit mir und dem Felix. Hallo Felix! Einen schönen guten Tag. Alles klar bei dir? Ja, bei mir ist alles super. Ich freue mich auf den Pay-Per-View heute und ich hoffe, du auch. Ich auch, natürlich. Bloß, was mich schon wieder ein bisschen stutzig macht, das ist die Voraussage, dass der Pay-Per-View wieder um 2 stattfindet. Du weißt ja, wir sind beide noch Schüler. Für uns ist das immer eine schwierige Angelegenheit, dass man ja Dann 2 schließlich während der Schulzeit den Pay-Per-View schauen muss. Naja, Zeitverschiebung, kann man halt nichts dagegen machen. Wenn wir schon. Ich setz darauf, dass es der erste Schultag morgen nach den Winterferien ist und dann, ja, vielleicht geht's am ersten Tag noch ein bisschen ruhiger vonstatten. Ja, bei uns geht's da schon richtig los, kann ich dir sagen. Rezitation, volles Programm. Ist auch super. Aber das hält mich nicht davon ab, eben diesen Pay-Per-View zu schauen. Ich meine, der hat ja Kultcharakter. Es ist schließlich Elimination Chamber. Ja. Nee, Spaß beiseite. Also wie gesagt, wir waren auch gerade beim Thema Zeitverschiebung und da kann ich auch nochmal auf ein Thema zurückkommen, das uns eben schon jetzt seit 4 Tagen belastet. Na, ich möchte jetzt nicht sagen belastet, aber es ist halt schon ein Thema, das uns weiterhilft, das uns wirklich ein bisschen, das uns Momentum gibt, womit wir Fahrt aufnehmen können. Und das geschieht eben mit diesem Projekt, mit dieser Kooperation mit Citizen New York, einer der größten Independent-Radio-Shows in den Vereinigten Staaten, ich möchte sogar sagen auf der gesamten Welt. Und sie promoten uns eben ab jetzt. Also man kann es auch auf Twitter nachverfolgen. Wir hatten ja da eine Konversation über verschiedene Themen und dann sind wir halt letztlich auf das Thema zurückgekommen, dass wir eine Promotion-Arbeit vielleicht anstreben sollten und genau das ist jetzt eben auch geschehen. Das wird jetzt in nächster Zeit uns auf unserem Weg begleiten, eben diese Kooperation. Ich meine, wer die Likes gesehen hat bei Facebook, vor 4 Tagen 38 waren's. Jetzt sind es 102. Und da muss ich wirklich sagen, vielen, vielen Dank, Citizen New York. Das ist eine riesen Sache für uns, dass ihr uns da promotet. Ich meine, das macht nicht jeder einfach mal aus dem Stegreif heraus. Und ihr habt einfach gesagt, Jungs, wir machen das, wir promoten euch. Und das ist super. Ich weiß nicht, ob das amerikanische Mentalität ist. Ich hoffe das einfach mal, denn ich glaube, in Deutschland wäre keiner in der Lage, einfach mal solch eine spontane Kooperation anzustreben. Das ist wahrscheinlich typisch amerikanischer Charakter. Aber super. Super von euch, muss ich wirklich mich bedanken. Also natürlich jetzt im Rahmen der Hörer, denn sie können kein Deutsch. Also Anthony, Frank und Mike, so heißen die 3 Protagonisten in dieser Radioshow. Und wie gesagt, nochmal vielen, vielen Dank an euch. Im Sinne der Hörer geht es allerdings auch weiter, denn morgen steht das große inoffizielle einjährige Jubiläum an. Und ich hoffe, dass ihr auch mit dabei seid, dass ihr euch die Ausgabe dann herunterladet. Morgen wird dann die Creme de la Creme unserer Podcast-Geschichte dabei sein. Also wir haben den Chris mit dabei, wir haben den Jan mit dabei. Der Kleisi ist mit dabei, der kommt allerdings erst später dazu. Ah nein, ich glaube, da gab es eine Verwechslung. Der Kleisi müsste sogar ab 18 Uhr da sein. Ja, weil da gab es so ein Missverständnis auf Facebook, dass die Einjahresfeier eben heute sein sollte, dabei ist sie morgen und so weiter und so fort, aber das hat sich jetzt geklärt. Und was ich allerdings sagen muss und was mich auch ein bisschen erschüttert hat, das ist eben der Fakt, dass der Angelo nicht da ist, da er momentan krank ist, er ist erkältet, er liegt flach, deswegen auch meine besten Genesungswünsche an dich, also komm wieder schnell auf die Beine, damit du dann wenigstens in den nächsten Ausgaben uns mal wieder beiwohnen kannst, weil du hast uns gefehlt, du bist schon lange nicht mehr damit dabei gewesen, Angelo. Also ich wäre froh, wenn du mal wieder mit dabei wärst, würde mich sehr freuen. Aber jetzt wollen wir auf ein anderes Thema zurückkommen, nämlich auf unsere Hauptthematik Elimination Chamber 2013. Ja. Ja. Ja, und jetzt sind wir wieder bei dem Thema. wie kann man diesen Pay-Per-View definieren? Ich meine, es ist der letzte Pay-Per-View vor dem allergrößten Pay-Per-View der Wrestling-Geschichte, vor WrestleMania 29. Es ist der Pay-Per-View, der theoretisch nochmal alles umwerfen könnte. Dieses Jahr wird es vermutlich nicht so sein, aber es gab schon Jahre, da sind Sachen passiert, mit denen man überhaupt nicht gerechnet hat. Also damals auch noch bei No Way Out. Also es ist eigentlich der letzte Stopp vor WrestleMania und da, wo nochmal alles verändert werden könnte. Du hast schon das richtige Thema angesprochen, denn ich bin eigentlich der Meinung, dass No Way Out besser gepasst hätte. Hätte man No Way Out beibehalten, weil ich meine, Elimination Chamber, das bringt doch nichts, wenn man einen Pay-Per-View nach einer Matchart benennt. Und dann hast du wie Hell in a Cell. Ja, und dann hast du eben manchmal eben nur ein Match auf der Karte und dann steht's nicht im Main Event, weil dann ist dieses Pay-Per-View-Konzept wieder passé. Also das macht dann auch wieder keinen Sinn mehr. Deswegen würde ich am besten sagen, lasst den Pay-Per-View bei No Way Out, also bei diesem Namen, behaltet den bei, weil sonst macht ihr euch wirklich zur Schnecke mit dem anderen Namen. Das bringt euch letztendlich nicht weiter. Naja, ist auch wieder egal, denn normalerweise kommt es ja, wie gesagt, auf das Inhaltsverzeichnis an von diesem Pay-Per-View. Und da können wir direkt mal starten. Und zwar nicht mit der Main-Card, sondern mit der Pre-Show. Ja. Und da kommen wir zu meinem ersten Kritikpunkt. Das Match lautet Brodus Clay und Tensai gegen die Rhodes Scholars. Gab's da nicht einen Vorfall bei SmackDown vor 2 Wochen, Felix? Ja, also eigentlich haben sich ja Team Rhodes Scholars getrennt. Sie wollen sich mehr auf ihre Einzelkarrieren konzentrieren. Aber sie haben halt gesagt, sie bleiben beste Freunde. Und naja, dieses Match wurde auch angeteased mit One Night Only for Team Rhodes Scholars. Also ich sehe es noch nicht als ganz so schlimm. Aber trotzdem darf es nicht mal allzu häufig vorkommen, dass die jetzt in der nächsten Zeit teamen. Ja, also das ist für mich auch schon wieder eine Logiklücke. Weil ich meine, man sagt doch vor 2 Wochen, wir sind kein Tag Team mehr. Und jetzt sagt man auf einmal wieder, wir machen wieder ein Match, One Night Only. Aber selbst wenn es One Night Only ist, hat das immer so einen Mick Foley, Terry Funk Kultcharakter. Wir kommen mal für eine Nacht zurück, obwohl wir unsere Karriereende schon bekannt gegeben haben. Und genauso ähnlich sehe ich das hier auch. Weil ich ist ja schön und gut, Arbeitsmotivation, da wird die Messlatte natürlich hochgesetzt. Man sagt sich, wir waren ein gutes Tag Team, wir hatten eine gute Chemie, wir machen mal One Night Only. Aber doch nicht 2 Wochen nach der Trennung, bei aller Liebe. Ja, ich glaube, das wird den einen Grund haben, man brauchte jemanden, mit dem man Tensei und Brodus Clay als Tag Team overbringen konnte. Und warum macht man es nicht mit einem Team, was eigentlich kein Team mehr ist? Ja, das stimmt, da muss ich dir allerdings recht geben, weil bei dem Match hast du ja, falls Brodus Clay und Tensei gewinnen, du kannst ja das Tag-Team an sich, die Rhodes Scholars, kannst du ja sowieso nicht mehr aufbauen. Es schadet ihnen nicht mehr, wenn sie dieses Match verlieren. Genau. Also wenn man das so betrachtet, ist das natürlich richtig. Und da sind wir auch schon wieder beim Sieger oder beim Gewinner von diesem Match eigentlich. Der steht außer Frage. Es sind natürlich Rhodes Clay und Tensai. Ja. Weil ich glaube, die baut man jetzt ganz, ganz groß auf. Ich meine, es ist ja auch ein gutes Tag-Team. Die passen gut zusammen. Aber ich hatte es auch schon in der letzten Ausgabe gesagt, die beiden passen gut zusammen. Als Heels, aber nicht als Faces. Ja. Weil ich hasse das. Wenn ich Tensai nur sehe, in seinem Bikini-Outfit vor 3 Wochen bei Raw, also ich meine, es ist ja auch alles schön und gut. Es ist halt PG-Unterhaltung, ist ziemlich amüsant, im ersten Moment natürlich. Aber wenn man da wieder an die Entwicklung denkt von diesem Wrestler, ich meine, Giant Bernard, der war bei New Japan Pro Wrestling in Japan ein ganz, ganz großer Star. Also der war, was die In-Ring-Technik angeht, wahrscheinlich sogar einer der besten in Japan, also was ausländische Wrestler angeht, die zu diesem Zeitpunkt eben in Japan anwesend waren oder unter Kontrakt standen. Und deswegen hat man dieses Konzept wieder gnadenlos verworfen. Ich meine, der kam ja mit einem unglaublich großen Momentum zur WWE. Da hat man bei dem gedacht, er braucht gar keine konstitutionelle Monarchie mehr, der hat eine alleinige Verfassung eingereicht bekommen. Der räumt John Cena aus dem Weg und dann wird er ja von der einen auf die andere Sekunde nicht mehr gepusht. Er bekommt seinen Lord-Titel weggenommen, er bekommt Sakamoto weggenommen und der ganze Charakter ist hin. Deswegen ist es wahrscheinlich jetzt auch der bessere Weg, wenn du Tensai wieder in ein Tag-Team pushst mit einem anderen Big Man, Aber wie gesagt, das passt halt auch besser als Heel. Weil Tensei, den hat man so groß aufgebaut und es ist einfach eine Schande, wenn man das einfach so wegwirft. Und jetzt einfach auf gute Laune Tensei macht, zusammen mit Brutus Clay, ist auch eine relativ gute Idee, weil ich sehe für die beiden auch eine ganz, ganz große Zukunft voraus. Ich meine, die haben unglaublich großes Potenzial ins Tag Team. Dann noch mit Cameron und Naomi an deren Seite, also da kannst du, wenn du es richtig machst, in nächster Zeit ein ganz, ganz großes Tag-Team aufbauen, was die PG-Unterhaltung bekräftigt. Also da passen die beiden unglaublich gut zusammen. Und deswegen sehe ich für die beiden auf jeden Fall so ein bisschen die Vorzeigerolle, was das Tag-Team-Geschehen angeht. Weil Rey Mysterio und Sin Cara, man weiß ja sowieso, dass das nichts mehr wird. Weil Rey Mysterio hat ja Knieprobleme und jetzt schon wieder private Probleme. Und da ist es auch einfach besser, wenn man das Team wieder auf Eis legt. Das hat auch an sich keine Zukunft mehr. Weil Rey Mysterio wird jetzt öfters mal abstinent sein und eben nicht das Geschehen promoten können. In diesem Rahmen, dass es einem wirklich lieb ist. Und deswegen hast du mit Brutus Clay und Tensei jetzt wieder ein Paralleluniversum geschaffen, möchte ich sagen, weil Brutus Clay kommt ja schließlich vom Planeten Funk. Und die passen da unglaublich gut zusammen. Also Clay und Tensei haben eine große Zukunft vor sich. Und da kann ich auch dich nochmal dazu befragen. Brutus Clay, Tensei, wie siehst du dieses Tag-Team an sich? Also für Tensei war es eigentlich der richtige Schritt. Ja, so leid mir es tut, das war für ihn der richtige Schritt, ihn face to turn, weil als Ziel man gar keinen anderen Ausweg mehr gab. Und deswegen war eigentlich auch ein ganz logischer Entschluss, dass es zu diesem Tag-Team gekommen ist. Trotzdem ist das doch verdammt schade, oder? Du hättest mit Tensei wirklich den nächsten Top hier der Company machen können. Und so ein starker Worker, in ganz Japan anerkannt. Und dann kommt er zur WWE mit einer ganz, ganz großen Hoffnung, hat ganz, ganz großen Kredit vom Undertaker zum Beispiel bekommen. Und dann baut man den, aus welchem Grund auch immer, weil man denkt, der ist nicht Mainstream-tauglich, nimmt man den wieder raus aus dem Geschehen und pusht stattdessen Big Show gegen Cena bei No Way Out im Cage-Match. Wobei ich Tensei gegen Cena viel lieber gesehen hätte. Ja, das stimmt schon. Also es ist wirklich schade, also mit dem Charakter hättest du viel machen können. Und zu den Road Scholars braucht man sich eigentlich nicht mehr äußern, weil das ist One Night Only und ich glaube, das ist eigentlich schon ein Verrat in sich oder ein Widerspruch in sich, weil man ganz genau weiß, die beiden werden verlieren, weil sie keine Zukunft mehr haben. Und Brutus Clay und Tensei sind gerade im Aufschwung, das nächste PG-Unterhaltungs-Vorzeigeteam zu werden. Also steht eigentlich außer Frage, wer hier gewinnt. Also Brutus Clay und Tensei gewinnen das Match in der Pre-Show. Damit haben wir die Pre-Show schon einmal. Na, noch nicht ganz. Noch nicht ganz? Ich hätte vielleicht. Es gibt dann die Möglichkeit, dass in der Pre-Show eventuell dann angekündigt wird, dass das Six-Man-Tag-Team-Match vielleicht doch in der Elimination Chamber. Ah ja, ganz genau. Das hatten wir ja auch in der Raw-Review schon angesprochen, in der letzten Ausgabe, dass man eben vielleicht, dass Vince McMahon, der wechselt ja gerne mal die Stipulations vor den Matches, dass er dann eben der Pre-Show seine Return, also seine Rückkehr gibt und dann direkt im Gleichschritt verkündet, ich bin heute mal wieder gut drauf, ich möchte heute mal wieder eine andere Stipulation sehen, wir machen aus dem The Shield gegen Cena, Ryback und Sheamus Match eine Six-Man-Tornado-Tag-Team-Elimination-Chamber. Also ich würd's echt cool finden, weil so, das würde dem Match noch eine gewisse Brisanz verleihen. Ich find's auch positiv, auf jeden Fall, weil ja, man kann jetzt auch wieder sagen, es wäre besser gewesen, wenn du das per Raw schon bekannt gegeben hättest, dann hättest du wieder mehr Käufe generiert. Sehe ich nicht so, weil in der Pre-Show sehen normalerweise immer 50.000 Leute zu. Und jetzt sind wir auf der Road to WrestleMania, kann man gut und gerne mal mit 70.000 rechnen. Und jetzt nehmen wir uns mal vor, 25.000 fühlen sich angesprochen von dieser Match-Ansetzung und kaufen den Pay-Per-View. Hast du 25.000 Leute generiert, die den Pay-Per-View letztendlich bestellen und das ist Wahnsinn. Ja gut, das stimmt schon. Deswegen natürlich, wenn du das bei Raw-Publik machst, dann weißt du, du hast 4 Millionen Zuschauer, 5 Millionen, aber du weißt auch, dass das nur Gelegenheitszuschauer sind, die sich einfach nur die Free-TV-Sendung anschauen und eben nicht die Pay-Per-Views bestellen. Und die Pre-Show anschauen, das sind eben die Fans, die wirklich auch letztendlich den Pay-Per-View bestellen oder bestellen wollten oder es jetzt vielleicht einfach nicht mehr können. Und der letzte Entschluss einfach fehlt. Und wenn dann dieser letzte Gedankenschuss kommt, sag ich mal, der das Gedächtnis wirklich antreibt, dann bestellst du den Pay-Per-View gut und gerne auch mal. Ja. Ja gut, haben wir das abgehakt und kommen wir zur Maincard. Also wie gesagt, Felix, wenn irgendwas ist, wenn du irgendwas sagen möchtest, dann brauchst du es nur sagen. Weil ich rede generell ziemlich viel. Also nur um das mal klarzustellen. Also, kommen wir zum ersten Match von diesem Pay-Per-View, der in Deutschland übrigens als No Escape vermarktet wird. Also nicht. Naja, weil No Way Out, weil letztes Jahr No Escape bei uns, bloß jetzt haben sie dann halt wieder hier Elimination Chamber und dann mussten sie. Deswegen, sie haben jetzt No Way Out, in Deutschland wird es jetzt auch als No Way Out vermarktet, der Juni Pay-Per-View, und deswegen heißt es jetzt nicht mehr im Februar No Way Out, sondern No Escape bei uns. Genau, weil sonst hätte man ja zwei No Way Out ja. Im Pay-Per-View-Kalender stehen gehabt hier in Deutschland. Wobei man auch sagen muss, dass Ausscheidungskammer und generell, dass man das mit dem Nationalsozialismus immer in Verbindung bringt. Und das jetzt nach so vielen Jahren, eben nach diesen Ereignissen, das muss echt nicht sein. Ja, das da kann man eigentlich mit abschließen. Ja, der Meinung bin ich auch. Also da kannst du auch gut und gerne im Pay-Per-View mal Elimination Chamber nennen. Es ist ja kein Verbrechen. Ja, man möchte halt dem Ärger aus dem Weg gehen und deswegen benennt man diesen Pay-Per-View dann halt um in No Escape. Das erste Match, womit ich zumindest rechne, dass es der Opener sein wird, das ist das United States Champion Titelmatch zwischen Antonio Cesaro und The Miz. Hier hat man eigentlich praktisch dasselbe wie beim Royal Rumble, also nur, dass das Match nicht in der Pre-Show stattfindet. Und ehrlich gesagt gibt es doch dazu auch keine Storyline mehr. Also um mal ehrlich zu sein, vor dem Rumble hattest du wenigstens noch eine kleine Story mit Ric Flair beim 20. Jahresjubiläum von Monday Night Raw mit dem Figure 4 Leglock, wobei man sagen muss, dass The Miz den Figure 4 Leglock gar nicht ausführen kann. Also wer den gesehen hat von The Miz, er hakt die Beine da ganz, ganz komisch ein. Also er hat den nicht mal im Lock, wer genau hinsieht. Also The Miz muss da wirklich nochmal üben. Also der Figure 4 Leglock sieht bei ihm wirklich nicht gut aus. Ich glaube, das ist auch einer der Gründe, weshalb man den Move jetzt aus seinem Repertoire wieder genommen hat, weil man eben gesehen hat, das ist unglaubwürdig und das bringt uns auch nicht weiter. Und um ehrlich zu sein, das Match beim Royal Rumble in der Pre-Show, das fand ich richtig, richtig gut. Das hätte man gut und gerne auf der Maincard platzieren können, hat man allerdings nicht gemacht. Und jetzt ist es eben auf der Maincard. Und ja. Ich denke eigentlich, dass man jetzt weniger Zeit hat als bei der Pre-Show. Weil bei der Pre-Show hat man nur eine Match-Promo gezeigt beim Royal Rumble. Das war die zwischen Punk und Rock. Das heißt, man hat viel, viel Zeit eingeplant für beide Wrestler, dass sie wirklich mal was aufs Parkett zaubern können. Das hast du jetzt bei Elimination Chamber nicht. Und eigentlich, um ganz ehrlich zu sein, rechne ich hier mit einem klaren Squash seitens Cesaro an The Miz. Wer am Montag Monday Night Raw gesehen hat, beziehungsweise unsere Review gehört hat, hier im Rahmen unseres Podcasts, der wird wissen, dass ein gewisser Chainswing gegen die Balustrade 6-7 Mal schon gut und gerne eine Gehirnerschütterung hervorrufen kann. Und ebenso eine Entfernung von einer besetzten Position im Highlight Reel von Chris Jericho. Und deswegen sage ich, das ist ja alles der Initiator eben von der ganzen Sache mit CM Punk. CM Punk hatte einen Saito Suplex auf den Hinterkopf einstecken müssen. Das ist wirklich ganz, ganz böse auf den Kopf gefallen. Und wir wissen, The Miz hat im letzten Jahr schon Schwierigkeiten mit den Booking offiziell, mit den Verantwortlichen des Bookings. Deswegen kann man auf jeden Fall sagen, The Miz wird hier verlieren und Antonio Cesaro wird souverän verteidigen. The Miz hat vielleicht mal ein paar Comebacks. Das ein oder andere Mal, aber auf jeden Fall wird er nicht gewinnen. Weil das nimmt man ihm bestimmt jetzt übel. Man hat ja auch schon News gehört, CM Punk soll jetzt besonders geschont werden. Die Matchzeit wird extra für ihn dezimiert. Man hat jetzt weniger Zeit zur Verfügung stehen für ihn bei Raw. Und das eben nicht aus dem Grund, weil man keine Ideen für ihn hat, sondern weil man ihn schonen will bis WrestleMania. Und das ist eben alles ein bisschen The Miz. Auf The Miz Schulter ja, ein bisschen belastet gewesen. Und deswegen wird er auf jeden Fall hier verlieren. Aber ich bin mir nicht ganz so sicher, was die Matchlänge angeht. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass es eventuell doch 10 Minuten kriegt, weil man merkt, dass dieses Match schon Potenzial hat. Also da bin ich mir nicht so sicher, ob das ein Squash wird. Ja, Potenzial sowieso. Bloß, ich meine, bei der Pre-Show hattest du ja eigentlich 15 Minuten zur Verfügung. Ich glaube, das Match ging ja auch 9 Minuten. Ja. Und jetzt hast du hier auf der Karte halt auch ziemlich viele Matches platziert. Also wir können da mal gucken, wie viele Matches denn eigentlich auch letztendlich auf der Karte stehen. Das sind 7 Stück. Nee, oder? Sechs Stück sind mit der Pre-Show. 6 Stück sind das. Also mit der Pre-Show 7. Deswegen muss man ehrlich sagen, dass man durchaus, das Divas-Match geht sicherlich nicht lang zwischen Kate und Tamina. 5 Minuten, 5, 6 Minuten. Ja, kann man 5 Minuten einplanen. Also denke ich mal. Zumindest das sollte man den Dieben noch garantieren. Dann haben wir Sheamus, John Cena, Ryback gegen The Shield. Das wird sicherlich 20 Minuten anspielen. Ja, 20 Minuten würde ich auch sagen. Das Chamber-Match? 35. Ja, 35 ist das meistens so. Der Rio Big Show würde ich sagen 15. Ja. Rock Punk auch 20. Glaube ich ein bisschen mehr sogar. 25 bis 30 wird es diesmal im Anspruch nehmen. Dann kann Cesaro gegen The Miz, wenn man jetzt alle Entrances noch einrechnet, höchstens 10 Minuten gehen, länger nicht. Also wie in der Pre-Show. Ja, 10 Minuten, ja. Eigentlich, naja, ist auch wieder ein bisschen schade. Ich hab vorhin gedacht, das wären ein bisschen weniger als 9 Minuten gewesen. Ich hab gedacht, es wären nur 7 oder so. In der Pre-Show beim Rumble. Also, aber waren es wirklich 9? Keine Ahnung. Ich guck direkt nochmal nach. Also du kannst ja mal deine Meinung äußern zu diesem Match. Was denkst du, wer gewinnen wird? Wie wird das Finish ausgehen und des Weiteren? Und so weiter und so fort. Ja, also dass Cesaro gewinnen wird, steht für mich außer Frage. Und das Match wird ganz traditionell mit dem Neutralizer enden. Und vielleicht wird man auch noch, sicherlich wird Cesaro die Verletzung, die er... Also die Verletzung, die er verursacht hat am Montag, wahrscheinlich wird er besonders auf diese Stelle Match angehen. Vielleicht wird das irgendwie mit dem Finish auch nachher in Verbindung stehen. Ja, und es gibt halt nochmal den Giant Swing außerhalb des Rings. Ja. Dann mal mit 12 mit 12 Balustradenschlägen. gibt's nicht mehr nur ein verbales Massaker, sondern ein PG-Massaker. Ich glaube, das wäre zum ersten Mal ein richtiges PG-Massaker. Da hat man das letzte Mal ein PG-Massaker gesehen. Wie definiert man überhaupt ein PG-Massaker? Tja, das müssen wir einfach noch herausfinden. Wie gesagt, also man kann ja den Zusatz auch wählen bei PG. Also haben wir auch schon in der letzten Ausgabe darüber gesprochen. Man könnte zum Beispiel durchaus Blut bringen im PG. Es ist nicht verboten. Du kannst den Zusatz V zum Beispiel darunter hängen. Dann steht eben da TV PG Violence und dann kannst du auch Blut bringen. Also die WWE macht das einfach nicht. Wer kann sich nicht an die Zeiten erinnern, als es wirklich Sympathisanten gab, in Zeiten von Mohammed Hassan, die den Undertaker attackierten? Und da war SmackDown PG. Das ist tatsächlich kein Witz. Also da kann man durchaus schon das Rating TV-14 in Anspruch nehmen. Muss man nicht, aber man kann auch den Zusatz V wählen, dann kannst du durchaus Blut bringen. Aber die WWE will das anscheinend nicht. Also der Familienfaktor steht halt immer noch im Vordergrund. Und deswegen macht man das anscheinend nicht. Also Matchzeit Cesaro Miss war 7 Minuten 37 Sekunden. Okay, gut. Ja, ich glaube auch, das wird so vielleicht knapp 10 Minuten in Anspruch nehmen. Ja, also ich denke, großartig länger wird es nicht. Also Differenz plus minus 5. Damit kann man vielleicht rechnen, oder plus minus 2 sogar nur, würde ich sagen. Wenn man es aufrundet, wären es ja 8 Minuten. Und ja, wie gesagt, also wir machen ja auch unser Tippspiel hier. WWE Elimination Chamber 2013, das offizielle KFA-Podcast-Tippspiel. Und in der Pre-Show können wir auf jeden Fall schon mal sicher sein, wer da gewinnt. Also du hast sicherlich auf Brodus Lane Tensei getippt. Ja. Ja, und ich natürlich auch, weil das ist auch einfach die einzige Methode, die Sinn ergibt. Weil, was willst du mit den Road Scholars anstellen? Wenn die gewinnen, dann hängt doch sogar wieder ein Zusammenschluss in der Luft zwischen den beiden. Und dann ergibt sich eine selbe Situation wie bei Hell No und so weiter, dass sie dann vielleicht in den Anger Management Kurs gehen müssen. Ja, hoffen wir es einfach mal nicht. Also, US Title Match, wer gewinnt? Welches Match? Ich hab dich gerade nicht verstanden. US Title Match. Achso, ja, Cesaro eindeutig. Gut, also stehen die Tipps hier wieder gleich. Felix und ich, wir tippen auf Antonio Cesaro. Das haben wir damit abgehakt. Cesaro gegen demnächst eine sehr, sehr gute Partie, von der wir uns viel erwarten können. Das kann man auf jeden Fall sagen. Hoffen wir mal, dass Demis nicht zu sehr gesquasht wird. Das ist momentan mein einziger Gedanke, den ich im Kopf herumschweben habe. Das nächste Match ist das Divas-Titelmatch zwischen Caitlyn und Tamina. Ja, von dem Match, also ich sag mal so, das ist eigentlich fast mit das Beste, was man momentan bringen kann. Was ist, okay, na, Natalya steckt ja momentan mit dem Great Khali fest, die kann man ja nicht jetzt irgendwo einbringen. Und AJ macht mehr Managerrolle und da hat man mit Caitlyn und Tamina, mehr wirklich ist ja da auch nicht, was man bringen kann. Also um nochmal auf den Match-Ausgang zurückzukommen. Also für mich ist hier ganz, ganz klar, wer gewinnt. Weil ich bin immer noch der Auffassung, dass es eben bei WrestleMania zum großen letzten finalen Match zwischen AJ und Caitlyn kommen wird. Ich meine, die Story hat man ja immer in irgendwelchen Backstage-Segmenten letztes Jahr am Leben erhalten. Und deswegen müsste man normalerweise jetzt, um es passend zu schlussfolgern, dieses Match für WrestleMania bringen. Und ich glaube, das ist gar nicht mal so schlecht. Caitlyn gegen AJ sind beide, die wirklich viel fürs Wrestling-Business geben und die nicht irgendwas anderes im Vordergrund stehen haben, wie zum Beispiel Kelly Model-Karriere und so weiter. Caitlyn und AJ haben sie wirklich fest im Wrestling verschrieben. Und ich glaube, zwischen den beiden kann sich ein recht gutes Match entwickeln. Zwischen Tamina und Caitlyn würde ich nicht sagen, dass das ein gutes Match wird. Man hat das ja bei Raw nicht mal großartig erwähnt. Also ist das Standing der Diven wohl generell irgendwie am Tiefpunkt angekommen. Ja, also AJ gegen Caitlyn hört sich an sich schon gut an, weil das sind, glaube ich, auch die beiden Diven im Roster, die meisten Reaktionen aus den Fans herausrufen. Und Reaktion ist untertrieben. Ich würde einfach sagen, das sind die einzigen Diven, die wrestlerisch vielleicht ein bisschen was drauf haben aktuell. Neben Layla und Tamina ist aber auch gut. Also Tamina ist auch nicht so schlecht. Also ich meine ja die beiden, Caitlyn und Tamina. Ja. Ja, und ich meine jetzt, ich habe jetzt auf das AJ Caitlyn Match. Ach so. Und da meine ich ja, AJ ist ja hoch im Kurs, also was, wenn man das letzte Jahr alleine sieht, und Caitlyn ist auch, kriegt auch ganz gute Reaktionen, und da ist eigentlich das Beste, die beiden in ein Mania Match zu stecken. Genau. Und weil das ist besser, als wenn man wieder so ein Multi-Tag-Celebrity Match macht. Ja, da stimme ich dir allerdings zu. Naja, vielleicht kriegt der Maria Menounos noch ein spezielles Match für WrestleMania. Oder man holt Pamela Anderson oder Naomi Campbell. Ja. Die haben ja schließlich eine eigene Parfum-Kollektion. Vielleicht dann nicht ein Klassement-Match bei WrestleMania. Da gebe ich dir absolut recht. Wie gesagt, Caitlyn gegen Tamina. Also Caitlyn wird auf jeden Fall verteidigen. Steht für mich außer Frage. Und die beiden haben ja wirklich was drauf. Das sind wahrscheinlich die einzigen, die im Roster, die tatsächlich was drauf haben, neben Layla und Natalya. Naomi, würde ich sagen, könnte das nächste große Talent werden. Weil es gab noch nie eine gelenkigere Diva als sie. Ja, sie ist die weibliche Kofi Kingston. Genau, so kann man sagen. Die Springbohne der Nation. Und ja, die kann auf jeden Fall was werden. Naomi, wenn man die konsequent pusht, vielleicht sogar mit Cameron im Tech-Team. Divas Tech-Division vielleicht. Ja, vielleicht fühlt man ja irgendwann, wenn man eine halbwegs ordentliche Diven-Division aufgestellt hat, noch Tech-Team-Titel ein. Wäre auf jeden Fall eine Option. Ja, das kann man. Jetzt könnte man es nicht mehr. Vielleicht in einem Jahr oder so, wenn man sich wirklich mal mit den Diven befassen würde. Weil in NXT laufen ja auch ein paar gute rum. Ja, Paige zum Beispiel. Ja, Paige, also da warte ich. Aber wie gesagt, die ist halt 92 geboren. Bin mal gespannt, wann man die in die Majors bringt. Genau, das ist auch ein großer Faktor, weshalb man die eben noch nicht wahrscheinlich in das Main-Roster gepusht hat, weil sie einfach noch zu jung ist. Also sie kriegt ja von allen Seiten nur überschwängliches Lob. Deswegen wundert sich auch jeder, warum sie noch nicht im Main-Roster steht. Aber das liegt wahrscheinlich am Alter. Denke ich mir mal. Ja, also können wir eigentlich direkt abschließen, weil Fehde gibt's keine. Abgesehen davon, dass ich Tamina vor 2 Wochen mal ein Match von Caitlyn grimmig vom Fernseher Backstage angeguckt hat. Bei SmackDown war es ja umgedreht. Da hat Caitlyn geguckt. Und bei Raw vor ein paar Wochen gab's so ein Lambert-Jill-Match. Ah ja, gab's das Match, ja. Ja, aber das war ganz komisch. Auf einmal sind alle Diven im Ring gerannt, haben sich geprügelt. Außen standen auf der einen Seite Tamina und Caitlyn, gucken sich beide komisch an. Genau, deswegen haben die jetzt auch so einen großen Grund, hier gegeneinander zu kämpfen. Ja, und auf einmal fängt Caitlyns Musik an zu laufen. Das war... Ja, also das war echt komisch. Ja. Nee, das war gar nicht Caitlyns Musik, das war dieser Divas-Theme. Der ist übrigens, der heizt überhaupt nicht an, weil das hat immer diesen Barbie-Charakter. Okay. Ja, ist wirklich wahr. Du kannst doch damit keine anspruchsvolle Fehde bringen, die wirklich mal auf ein bisschen Härte beruht, und diesen Film im Hintergrund spielen. Naja, das stimmt. Ja, also es funktioniert nicht. Also für mich ist das immer ein bisschen fehl am Platz. Da hat mir der alte besser gefallen. Ja, okay, damals hatte man auch noch Bikini-Contest und so weiter. Da hat das ganz gut gepasst, aber ich glaube, der würde zum Beispiel zu einem Bikini konnte schon wieder nicht mehr passen, und da sind wir auch schon wieder beim Thema PG-Ausrichtung. Das hat sich mittlerweile durchgesetzt, und ist halt auch wieder so ein bisschen Familien-Entertainment, so ein bisschen der Theme dafür, und der ist ja gar nicht mal so fehl am Platz, aber um zum Beispiel eine Herde darzustellen, dafür ist er nicht geeignet. Also, wenn man sich zum Beispiel Fäden anguckt zwischen Trish Stratus und Lita, wenn man den Fiend dazu abspielen würde, würde jeder Mainstream-Fan verrückt werden. Ja, das wäre nicht würdig. Selbst der Mainstream-Fan, ja ganz genau, selbst der würde verrückt werden, genau. Also, nee, das würde einfach nicht passen. Ja gut, haben wir das abgehakt, also du tippst auf Kate und ich auch. Ja. Gut, dann trage ich das hier in meine Liste ein. Ja, um mal direkt auf ein anderes Thema zurückzukommen, auf welches Match freust du dich denn eigentlich am meisten? Da mir der Ausgang eigentlich ziemlich klar ist, im Main Event, also zumindest wer mit dem Titel die Halle verlässt, ich freue mich am meisten auf das Elimination Chamber Match, weil es halt ziemlich unvorhersehbar ist. Also mein Lieblingsmatch an dem Abend, um ganz ehrlich zu sein, ist sogar Punk gegen Rock. Weil ich glaube, dass sich an diesem Abend etwas Besonderes ereignet. Also jetzt nicht, ich freue mich jetzt nicht auf das Match, sondern eher auf den Engel danach. Ja. Oder auf den gewissen Engel, der da kommt. Also wir hatten das ja auch in der letzten Ausgabe mal angesprochen mit Dave Meltzer, dass der zu sehr nach Engels bewertet. Aber es ist wirklich so, wenn ich mich allein am meisten auf einen Engel freue, Main Event, und auf die Rückkehr des Undertakers natürlich auch, worauf viele spekulieren, dann sagt das schon viel über die Matchqualität aus. Also das Shield gegen Sheamus, John Cena und Ryback, das klingt ja mal gar nicht so schlecht. Und damit kommen wir auch direkt zum nächsten Match, eben diesem Match. Das klingt ja auf der Card gar nicht mal so schlecht. Ja. Plus, es ist halt auch wieder die Idee, John Cena zu pushen. Jetzt nochmal vor WrestleMania. Du musst dem ja auch irgendwie noch ein kleines Momentum geben, ein bisschen Elan, damit er das Limit noch überschreiten kann, sag ich mal, vor WrestleMania. Und da musst du den irgendwie noch aufbauen. Und der wird hier nicht verlieren. Das kann man einfach so sagen, wie es ist. Ja, die einzige Möglichkeit ist irgendwie so ein kontroverses Ende zu finden. Das ist was, natürlich krass. Was gleichzeitig das Shield stark darstellt, aber auch Cena genügend Momentum für WrestleMania gibt. Und jetzt kommt mir aber gleichzeitig wieder eine andere Idee. Du hattest gerade gesagt, kontroverser Matchausgang. Ist das vielleicht der Grund, weshalb es hier die Q und Countout gibt? Möglicherweise, ja. Ist das vielleicht der Grund, weshalb man das Match eben nicht als Elimination Chamber Match bekannt gegeben hat? Ja, aber bei Elimination Chamber muss ja letztendlich einer triumphieren. Genau, also das würde eigentlich Sinn ergeben. Vielleicht ist tatsächlich so, dass man das eben als normales Match bekannt gegeben hat, weil man tatsächlich einen Engel plant. Damit man vielleicht irgendwie Double oder Unentschieden dabei führen kann, keine Ahnung, damit man das Sheet eben nicht schlecht darstellen kann. Was ich allerdings richtig blöd finde, das kann ich direkt mal sagen, weil in der letzten Raw-Ausgabe waren ja Sheamus und John Cena und Ryback eben mit dem dunklen Licht aufgetaucht. Genauso wie es das Sheet beim Royal Rumble machte. Und das stört mich richtig. Jetzt gehen wir mal davon aus, der Undertaker würde erscheinen im letzten Match, auf einmal geht das Licht aus. Ja, aber da ist doch der Gong immer mit in Verbindung. Ja, aber es ist doch trotzdem irgendwie dasselbe. Das kommt einem so vor, als ob das jeder machen könne. Als ob jeder Superkräfte hätte, um die Lichter auszuschalten. Ja, auch über John Cena kann ich mir vorstellen. Aber bei The Shield, keine Ahnung, wie die das machen. Ob die da einen speziellen, Brad Maddox zum Beispiel, spezieller Lehrling, der da mal das Licht ausmacht. Ja, keine Ahnung. Ja, auf jeden Fall, also Sheamus, John Cena, Ryback gegen The Shield ist jetzt kein Match, wo ich mich besonders drauf freue. Auf The Shield freue ich mich immer, wenn ich Dean Ambrose allein schon sehe. Ja, dann ist so unglaubliche Euphorie bei mir vorhanden. Ja, ich wüsste auch nicht, auf wen ich jetzt genau tippen sollte, weil ich gehe mal, glaube ich, auf die Sicherheitsvariante und sag Sheamus, Ryback und Cena. Ja, also ich auch, auf jeden Fall, weil man muss ja auch sagen, bei Ryback wäre ja eine Pay-Per-View-Niederlage sehr ungelegen. Also Ryback wurde zwar noch nie gepinnt, beim Pay-Per-View hat ein Einzelmatch noch nie verloren. Na, er wurde schon gepinnt, bei Hell in a Cell gegen CM Punk. Ah ja, tatsächlich. Aber Ryback hat bei Pay-Per-Views eigentlich fast immer verloren. Eigentlich ja, bei Hell in a Cell, bei Survivor Series, okay, da wurde er nicht gepinnt, aber da ist er halt das Kommentatorenpult gewonnen. Bei TLC ist er nicht rechtzeitig zum Ring gekommen, um das Cover an Daniel Bryan aufzuhalten. Und halt beim Rumble wurde er von Cena zum Schluss rausgeworfen. Ja, so um ehrlich zu sein, muss ich sagen, hättest du Ryback lieber irgendwie anders gepusht, damit der zumindest mal einmal triumphieren kann bei Pay-Per-Views. Aber ich glaube, vielleicht kommt damit eben mit dieser Theorie, dass Rybik eben nicht gewinnt, vielleicht steigt er da damit in der Gunst der Zuschauer ein bisschen mehr, weil Rybik eben nicht so der typische Superhero ist wie Cena, der alles gewinnt, sondern der auch verliert. Weißt du, wie ich das meine? Weil Cena ist ja eben aus dem Grund ausgebuht worden, so gegen Ende 2005, weil er alles gewonnen hat, weil er total dominant war und seitdem hält das ja auch an. Ja. Und bei Rybik ist es eigentlich so, dass der normalerweise Pops ziehen müsste, weil er nicht alles gewinnt. Aber Rybik ist es eigentlich nicht so, wiederum. Also der hat halt nur seine Catchphrase, die Fans immer mitchanten. Aber an sich hat Rybik gar keine Reaktion gezogen. Also wenn Rybik rauskommt, dann hört man immer nur ein paar Fans halt so ein paar Pops, aber nicht viel. Und halt nur, und die Feed mit Morschrei, die waren, finde ich, zum Anfang auch mehr. Also das ist eher nach unten gegangen als nach oben. Es ist zwar immer noch relativ präsent, wenn er sich auf den Shellshock vorbereitet mit seiner Clothesline, aber wirklich, es ist nicht mehr so doll wie früher. Ja, also wer das Match bei Hell in a Cell eben auch gesehen hat gegen CM Punk, also der hat da gar keine Reaktion gezogen. Ja, aber da das entschuldige ich vielleicht auch, dass die Crowd allgemein an dem Abend ziemlich für den Arsch war. Das stimmt allerdings. Also da haben wir es ja nicht mal hinbekommen, irgendwie Goldberg zu chanten. Weil die Hälfte der Fans anscheinend gar nicht wusste, wer das ist. Naja, ist ja jetzt auch wieder egal. Ich bin auch einfach froh, ehrlich gesagt, dass dieses rosane Ringseil verschwunden ist. Naja, das war wegen dieser Brustkrebs. Ja, das ist ja gut. Also die Initiative finde ich richtig gut, dass man sich dafür einsetzt, aber rosa. Es war nur im Oktober oder so. Rosanes Ringseil beim Wrestling? Ja. Muss das sein? Nicht wirklich. Nee, also die Initiative war gut. Fand ich richtig, richtig gut, dass man das halt auch immer auf der Stage gehabt hat mit diesem Zeichen, mit diesem Logo von dieser Firma Susan for the Cure oder wie die hieß, keine Ahnung. Und das fand ich richtig gut, aber das Ringseil musste irgendwie nicht sein. Das war ein bisschen viel. Das Logo auf der Rampe hätte gereicht. Genau, weil man hat ja generell auch ziemlich viel Werbung gemacht. Ansonsten. Ja, also Cena, Sheamus und Rybik werden auf jeden Fall gewinnen und der spezielle Entschluss bei der ganzen Sache ist, weil Cena jetzt nicht verlieren kann vor WrestleMania. Das geht nicht. Also es war ja letztes Jahr genauso. Man stellt sich mal vor, der hätte gegen Kane verloren, diesem Ambulance-Match. Der wäre ja alles hin gewesen. Aber letztes Jahr hattest du halt den Punkt, dass du Cena als Heel hättest aufbauen lassen, dass er sich eben die ganze Zeit trotz Niederlagen über den Hass nicht mehr kontrollieren kann und definieren kann, dass er dann meinetwegen die Kontrolle verliert und dadurch dann halt sich gegen die Fans wendet. Aber man zieht ja den Heel-Turn nicht durch bei Cena. Nee. Ja, andere Variante, die hier auch wieder im Raum steht, ist natürlich, dass einer des Face-Teams turnt. Ja, das wäre natürlich Traum. Aber irgendwie glaube ich, dass es ganz langweilig und klassisch vonstatten gehen wird und einfach nichts passieren wird, außer ein Sieg von dem WWE All-Stars-Team. Aber ich glaube, um ehrlich zu sein, dass man vielleicht doch John Cena turnen könnte. Nach. Weil, und ich glaube, jetzt kann ich dir auch die spezielle Antwort darauf geben, weil jeder Fan im Internet, der fühlt sich richtig schlecht, wenn er das schon liest, mit Cena gegen Rock bei WrestleMania. Du kannst dem Match nur wieder Fahrt geben, wenn du jetzt einen Heel-Turn machst mit Cena. Wenn du irgendwas Unvorhersehbares machst und ich generell, Cena hat momentan ziemlich viele negative Schlagzeilen gemacht. Ich sage nur Kendra Lust. Ja, das wäre zwar ein bisschen sehr verrückt, aber nehmen wir mal an, Cena war halt die ganze Zeit Teil des Shields. Und geht dann mit dem Shield im Rücken zu WrestleMania gegen The Rock. Das wäre doch richtig gut, aber musst du natürlich wieder sagen. Weil ich habe keine Idee, was macht man mit dem Shield bei WrestleMania, wenn sie jetzt einfach verlieren. Das stimmt allerdings. Also du musst irgendwie einen Weg finden, dass du Shield ja nicht verliert. Oder beziehungsweise nicht untergeht. Ja. Das ist verdammt schwierig. Na, hoffen wir mal, dass sie das irgendwie hinbekommen. Also mein Tipp, um ehrlich zu sein, ist sogar The Shield gewinnt durch Disqualifikation. Und zwar, weil ich mir eben vorstelle, dass irgendeiner turnt und dann vielleicht irgendjemand herausruft. Also Brad Maddox zum Beispiel, dass der irgendwie sich gegen die Shield wendet. Und dann kannst du halt aufbauen, dass sich einer, dass einer Brad Maddox verprügelt von den Faces. Dann stehen die anderen Faces entgeistert im Ring und auf einmal geht der eine gehen die Heels auf die Faces los. Und der andere Face ergreift dann letztendlich den entscheidenden Entschluss und macht die Faces ebenso fertig. Ja, das wäre cool. Aber ich habe da noch so meine Zweifel, auch wenn das mit Roxina das neue Brisanz geben würde. Aber wir haben uns sowas schon so oft gewünscht und es wäre auch gut gewesen, wenn es so gekommen wäre. Aber letztendlich ist das nie passiert. Ja, also ich tippe... Ja, oder du könntest eben auch machen, dass Cena, Ryback und Sheamus durch DQ gewinnen. Weil der Face ja eben turnen muss. Ja. Das ist schwierig. Also ich tippe auf ein DQ-Finish und jetzt ist es natürlich schwierig, sich festzulegen, aber da die Indizien einfach dafür sprechen, denke ich, dass Ryback, Cena und Sheamus durch DQ gewinnen. Wie sieht's bei dir aus? Ja, ich tippe die WWE, also Sheamus, Cena, Ryback werden das machen. Und was danach passiert, oder ob im Match ein Turn kommt, ich glaube eher danach. Also es ist wirklich eine Art der Ekstase, die sich hier bei uns breit macht, weil es ist ziemlich unvorhersehbar, auch das Match. Also, weil man merkt ja, wir spekulieren so viel, wenn das Match wirklich so vorhersehbar wäre, hätten wir ja ganz klar gesagt, wer gewinnt. Ja. Und es ist halt auch immer der Punkt da, wenn The Shield verliert, dann beerdigst du die. Mein Nexus hat ja auch beim SummerSlam 2010 verloren, ist kläglich untergegangen. Und du konntest die danach nicht mehr so konsequent aufbauen, wie es davor war. Das sehe ich noch gar nicht mal so, weil danach ging es dann noch weiter. Cena musste dann nachher in den Nexus und letztendlich wurde The Shield bei TLC zerstört und danach ist The New Nexus dann halt nie wieder an das Original Nexus herangekommen. Für mich war allerdings nach dem SummerSlam irgendwie die Luft raus, weil die hatten so was Einzigartiges. Und das war nach dem SummerSlam weg. Weil ich mir auch immer gefragt habe, wieso sind die jetzt noch da? Die haben schließlich verloren. Zeigt natürlich auch den Charakter auf, dass sie vielleicht so rebellisch sind, dass sie irgendwie immer versuchen müssen, in die Shows zu kommen. Aber trotzdem, für mich war irgendwie die Luft raus nach dem SummerSlam. Ja, kann man eigentlich schon so unterstreichen. Also... Ja, aber den endgültigen Todesstoß haben sie dann halt bei TLC bekommen. Ja, also man muss natürlich auch dann wieder berücksichtigen, ich war in dieser Zeit nicht aktiv Wrestling-Fan. Also ich habe das jetzt nur im Nachhinein gesehen und ich habe das bis TLC das Geschehene gar nicht mehr verfolgt. Ja. Deswegen, also meine Prognose ist da jetzt ein bisschen fehl am Platz. Naja, also die Tipps stehen, Sheamus, John Cena und Ryback gewinnen, entweder via DQ oder irgendwie anders, keine Ahnung, werden wir auf jeden Fall feststellen können. Ja, während ich zum Taschentuch greifen musste gerade und die Aufnahme sogar ganz, ganz kurz unterbrochen werden musste, melden wir uns wieder zurück mit dem nächsten Match und zwar dem World Heavyweight Title Number One Contender Elimination Chamber Match zwischen Randy Orton, Kane, Daniel Bryan, Mark Henry, Chris Jericho und Jack Swagger. Darf ich zuerst mal sagen, dass das Match unglaublich stark besetzt ist? Also man hatte, glaube ich, noch nie ein derart starkes Elimination Chamber Match. Also abgesehen vom ersten, vielleicht mit, ja, das vom SummerSlam 2003 war auch nicht schlecht, aber das finde ich ja richtig, richtig stark. Das ist, wie gesagt, auch wie es Felix vorhin schon gesagt hat, das ist verdammt schwer zu tippen, weil man hat Randy Orton. Okay, für den hast du eigentlich keinen Plan auf dem Weg zu WrestleMania, aber bei dem kann man einen Sieg immer vermuten. Weil ich meine, er ist ja immer ein bisschen das Top-Face gewesen bei SmackDown in den letzten Jahren. Bei dem kannst du immer mal wieder einen Sieg vermuten. Gerade auch aus dem Grund, weil Randy Orton sich letztes Jahr ja schon beschwert hat, weil er eben nur im zweiten Match von WrestleMania stand. Deswegen kann man durchaus schon vermuten, dass da vielleicht sich letztendlich doch etwas herauskristallisiert, womit keiner rechnet. Also Kane auf jeden Fall nicht, Daniel Bryan auch nicht, weil ich vermute, dass Daniel Bryan ja gegen Kane kämpft für WrestleMania mit dem Team NO Split und so weiter, dass sie jetzt irgendwie die Tag Team Titel noch verlieren in den nächsten Wochen. Und Mark Henry und Jack Swagger kann ich ebenso ausschließen, weil die sind erst vor kurzem zurückgekommen Und die hatten halt eine längere Verletzungspause. Da möchte man, ja, was heißt Verletzungspause, Jack Spicker, da wollte man das Gimmick ja irgendwie entwickeln, weiterentwickeln, aber das hat man irgendwie letztendlich dann doch nicht gemacht. Ja, ein bisschen anders ist es schon. Ja, also, aber... Hat einen anderen Look und es ist jetzt ein bisschen patriotischer, also ein bisschen patriotisch-rassistisch, sogar mit Sepp Coulter. Ja, das ist neu. Da muss ich dir allerdings recht geben, aber ich glaube, das reicht noch nicht aus im Wrestling. Und aggressiver, und er hat halt er agiert aggressiver im Ring. Und außerdem, wenn man mal davon ausgeht, dass Dolph Ziggler vielleicht seinen Money in the Bank-Koffer eben einlöst, dann passt das auch einfach nicht. Ziggler gegen Jack Swagger, du baust Jack Swagger gerade als totalen Heel auf mit Sepp Coulter an seiner Seite und das würde keinen Sinn ergeben. Mark Henry genauso, weil Mark Henry ist gerade erst zurückgekommen, den musst du erstmal wieder konsequent aufbauen, deswegen finde ich nicht unbedingt, dass das klappen würde. Und ist ja letztendlich auch egal, denn Mark Henry ist generell imposant von der Statur, aus dem kannst du immer was rausholen und das wird auch letztendlich wieder in irgendeinem Multi-Man-Match für WrestleMania münden. Also, ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass da kein Multi-Man-Match auf der Card steht letztendlich. Also Felix, ich weiß nicht, wie es da um dich steht. Du hattest ja, wie gesagt, das Money in the Bank Leiter-Match schon mal in den Raum geworfen, wieder für WrestleMania. Aber das Problem ist ja, der Pay-Per-View steht ja schließlich fest. Ja, und das soll jetzt auch Backstage Berichte gegeben haben, dass, weil die Pay-Per-Views in den letzten, seit 2010 gibt's ja, glaube ich, so gut gelaufen sind, dass man jetzt doch an diesem Konzept festhält. Ja. Also, der einzige Sieger, der eigentlich hier im Raum steht, ist Chris Jericho. Ich hab da mehrere Kandidaten, auch wenn, wie gesagt, Mark Henry und Jack Swagger erst frisch sind. Ich kann nur Kane, Daniel Bryan und auch eigentlich Randy Orton ausschließen als Gewinner. Aber sowohl Swagger, Henry und Jericho traue ich zu, dass sie als Number One Contender Elimination Chamber verlassen. Weil ich bin dann immer noch der festen Überzeugung, dass Jericho eben bei WrestleMania auf Dolph Ziggler trifft. Also dass Ziggler an diesem Abend eincasht. Ich sag mal so, bei mir ist es nicht 33, 33, 33, also Prozentwerte, was die Wahrscheinlichkeit angeht. Also Jericho würde ich schon 50-60%, bin ich mir da sicher, dass er das wird. Ja, also bei mir würde es sicherlich schon verdammt hoch stehen, was die Prognose angeht mit Chris Jericho, weil Swagger und Henry sind zwar Kandidaten, aber immer noch ein bisschen Geheimfavoriten, weil ich verstehe nicht, warum du die jetzt bei ins World Heavyweight Title Picture pushen solltest. Ja. Weil Swagger und Henry haben noch lange keinen Status wie Jericho und noch lange keine große Fehde wie Ziggler und Jericho, die du noch irgendwie beenden musst. Vielleicht bookst du ja auch irgendwie Jack Swagger gegen Orton oder Henry gegen Orton. Wobei man Henry gegen Orton jetzt schon zweimal gesehen hat in der letzten Woche bei SmackDown. Aber Jack Swagger gegen Randy Orton ist eigentlich auch eine gute Idee bei WrestleMania. Weil man muss auch immer mal bedenken, Swagger gegen Del Rio oder Henry gegen Del Rio, ist das denn massentauglich und für eine WrestleMania geeignet? Nicht wirklich. Gar nicht. Und mit Ziggler ist es eben ein Heel und Henry und Swagger sind auch heelisch geprägt. Deswegen passt es nur, wenn Jericho gewinnt. Aber es ist trotz allem schwierig zu tippen. Also du hast da schon recht, weil jeder hat hier irgendwie Attribute verliehen bekommen, die für WrestleMania reichen könnten. Die Frage ist, was ist besser? Bringt man zuerst das World Title Match mit dem Cash-In oder soll der Cash-In erst nach dem Elimination Chamber kommen? Also das World Title Match nach dem Elimination Chamber. Ich würde sagen davor. Weil das würde wahrscheinlich auch einfach besser enden, weil du hast dann Jericho als Gewinner, dann könnte Jericho ja meinetwegen noch eine Promo halten. Was mir auch richtig gut gefallen würde, wäre eben, wenn Ziggler vor dem Elimination Chamber Match, außerdem muss das Match auch später kommen, weil der Pay-Per-View heißt schließlich Elimination Chamber. Also ich würd mich nicht wundern, wenn das als Opener kommt. Ja, also das habe ich ja auch schon gesagt in der letzten Ausgabe, weil das wäre doch der Hammer. Einer Pay-Per-View heißt Elimination Chamber und man hat ein Elimination Chamber, womöglich auch das einzige an dem ganzen Abend im Opener steht. Weil 2009, da gab's ja zwei und da war einer ja auch im Opener. Und 2008 war es glaube ich auch so. Aber bei zwei kann ich's ja immer noch verstehen. Ja, bei einem, ja, die Frage ist halt, wo du hast Rock gegen Punk ist relativ sicher im Main Event. Ja. Und dann, wo willst du das? Am besten, du setzt das Elimination Chamber im Opener, hast du im Opener was richtig, was die Fans ja mitnimmt, dann was bringst du danach? Danach bringst ja, wobei du Cesaro gegen Miss als Opener auch taugen würde. Weil wir haben ja das Pre-Show-Match gesehen, das hat ja auch total angeheizt. Ja, ich hätte den Pay-Per-View auf jeden Fall gekauft. Du dem Match wirklich ein bisschen mehr Zeit geben als 8 Minuten. Ja, also ich würde vielleicht das Elimination Chamber Match dann noch vor dem Main Event bringen. Also vor Punk gegen Rock und dazwischen dann das Divas Titelmatch. Also wir gehen ja jetzt hier nicht nach konsequenter Reihenfolge irgendwie, sondern die Matches geben wir ja einfach nur durch. Also nicht ja, nach also irgendwie. Ich würde dann sagen, dann kommt das Elimination Chamber Match vor dem Divas Match und danach kommt halt Rock gegen Cena. Genau. Also das, weil die Fans müssen dann auch irgendwie nochmal runterkommen nach dem Chamber Match. Ja. Und man hat ja auch gesehen, in welcher Rangordnung, sag ich mal, in der Nahrungskette dieser World-Titel steht. Er war beim Rumble auch im Opener und danach kam erst das Tag-Team-Titel-Match. Das ist schon Wahnsinn, oder? Ja, aber ich sehe jetzt nicht unbedingt was Schlechtes daran, dass der World-Titel im Opener steht. Also, das hört sich zwar immer so an, warum muss der im Opener stehen? Der hört doch eher ins Mitte oder ans Ende der Show, weil ich sehe es als nicht so schlecht an. Und bei WrestleMania ist es ja jetzt auch schon fast gang und gäbe, dass das World Title Match als Opener kommt. Es war sowohl 2012 als auch 2011 so. Und das ist sozusagen der Ersatz, dass es jetzt als Publikumsanheizer ziehen muss. Das ist auch richtig, richtig doof. Weil man verspricht doch mit dem Royal Rumble Match immer den Main Event. Ja. Und dann steht dieses World Title Match im Opener. Das ist doch der Wahnsinn. Also mir gefällt die Zielsetzung viel, viel besser, wenn der Pay-Per-View irgendwann im letzten Drittel der Card kommt, als im ersten. Ja. Und hier hast du halt 3 Drittel, weil es sind schließlich 6 Matches. Und mir würde es am besten gefallen, wenn das wirklich im letzten Drittel kommt, bei der Pay-Per-View heißt schließlich Elimination Chamber. Aber was willst du machen? Du musst halt auch irgendwie... Ich denke mal, es wird im zweiten Drittel kommen. Ja, weil du hast ja eben das Divas-Match, du musst dann halt auch irgendwie noch Zuschauer ein bisschen mobilisieren für den letzten Kampf und das kannst du eben nur machen, wenn dann wirklich nochmal eine Ruhepause kommt mit dem Divas-Titel-Match oder dass man wenigstens sich nochmal was zu essen holen kann oder nochmal auf das Klo gehen kann. In der Halle oder eben zu Hause vor dem Main-Event. Ja, und da sieht man auch, welchen Wert die Diva haben in der WWE. Ziemlich interessant zu beobachten. Ja, wie gesagt, dein Tipp letztendlich für das Match. Also meiner steht, ist es Chris Jericho. Ja, ich tippe auf Chris Jericho. Gut, also wir sind hier mit den Tipps ziemlich gleich. Also auch ich tippe auf Y2J. Darf man ihn eigentlich wieder so nennen? Ja, ist ja Face. Ja. Ist ja Face. Er hat ihn ja schon vorm SummerSlam zurückgebracht. Genau. Also mir gefällt übrigens das neue Outfit von Jericho gut. Also diese zwei Farben, immer das Rot, oder wie beim Rumble eben, da war es ja dieses Blau mit dem Schwarz und jetzt war es Rot und Schwarz bei der letzten Raw-Ausgabe. Also gefällt mir richtig gut. Mit dem Tattoo auch, passt gut zusammen, passt zu Jericho. Ja, und mittlerweile schließe ich jetzt auch einen Heel-Turn aus, weil es stand ja jetzt so im Raum, dass man ihn... Gar nicht. Also das... warum denn Heel-Turn? Ich meine, das ist doch... Es waren doch Diskussionen, dass man zum Beispiel Ryback gegen Jericho bringen will und dass man Jericho Heel-Turn will, aber das hat sich mittlerweile, glaube ich, erledigt. Das braucht man jetzt auch nicht mehr bringen. Ja, zum Glück kann ich nur sagen, weil warum willst du denn Jericho jetzt so als Heel aufbauen? Das würde gar keinen Sinn ergeben, weil er prahlt letzte Woche noch mit seinen Jericho-Holics. Und jetzt auf einmal Heel-Turn noch? Also das wird nicht funktionieren. Nee. Naja, die Idee kommt ja auch nicht von dir, sondern von irgendwelchen Flitzpiepen im Internet. Naja, machen wir weiter mit dem World-Titel-Match. Und was mich hier wundert, um ehrlich zu sein, das ist ja, dass die Stipulation-Matches vor dem eigentlichen Singles-Match kommen. Es gab im letzten Pay-Per-View Last Man Standing-Match, jetzt gibt es ein Singles-Match. Wann gab's denn das letzte Mal? Ja, bisschen unglücklich das Ganze gestaltet. Und so wirklich freuen tue ich mich auf das Match nicht, weil ich glaube, weil man jetzt eigentlich schon alles von den beiden gesehen hat. Ich weiß nicht, was man da jetzt noch Interessantes bringen könnte, dass man jetzt gebannt vor dem Fernsehbildschirm hängt und dieses Match konzentriert verfolgt. Also, Also es interessiert mich sogar kaum, dieses Match. Ist natürlich was nach dem Match passiert, wird interessant. Genau, und das ist eben auch die Richtlinie von dem Match. Also, dass der Matchausgang generell und auch, dass es nochmal auf der Card steht, das ist wahrscheinlich nur Dolph Ziggler verschuldet. Weil man eben eincashen muss und es würde ja jetzt auch nichts bringen, wenn du noch irgendjemand anderen oder irgendjemand anderes in diesen 3 Wochen aufbaust zum Pay-Per-View. Deswegen nimmst du lieber Big Show, hast du das praktisch gelöst und Ziggler wird danach auf jeden Fall eincashen. Ich kann mir sogar vorstellen, wie das Ganze laufen wird. Alberto Del Rio wird Big Show wahrscheinlich wieder auf irgendeine erniedrigende Art und Weise wird er das Match gewinnen. Nach dem Match flippt Big Show dann völlig aus, nimmt Del Rio komplett auseinander mit Chokes dann durchs Pult, Knockout Punch und dann kommt halt Dolph Ziggler raus und casht ein. Ja, oder Ziggler schafft's wieder nicht, weil Big Show ihn noch verprügelt. Das war ja auch immer so. Ziggler wollte ja letztes Jahr schon ganz, ganz oft eincashen. Ich sah nur Slammy Awards und hat's nie geschafft, weil Cena ihn verprügelt hat oder Sheamus. Ja. Also Ziggler hat's, glaube ich, der hat schon so oft versucht einzucashen. Ich glaube, das war der Erste, der immer wieder versucht hat, es einzucashen, aber nie geschafft hat. CM Punk hat's, glaube ich, auch ein paar Mal gemacht in seinem ersten... Ich glaube, in seinem zweiten. Als er das zweite Mal Mr. Money Drank hat, war auch ziemlich oft. Ja, kam öfters mal raus, ja. Stimmt, ja. Allerdings. Also Extreme Roots 7, da wo er eingecashed hat, ich glaube, da gab es davor auch mal Situationen. Ja, dasselbe das auch war Umaga hat es, glaube ich, im FL. War da eine Fehde mit Umaga und Umaga genau. Im FL verhindert. Und by the way, rest in peace, Umaga. Ja, an der Stelle würde ich vielleicht auch nochmal sagen, dass ein Dreier-Stable mit Brodus Clay, Tensai und Umaga wahnsinnig gut gewesen wäre. Ja. Also wenn ich mir das jetzt vorstelle, das ist richtig gut. Ja. Ja, wie gesagt, also es ist auch ein bisschen tragisch, was da passiert mit Umaga, dasselbe eigentlich wie mit Tensai, die gleiche Situation, weil ich die beiden eigentlich ein bisschen gleichsetze, weil ich der Meinung bin, mit den beiden hätte man die größten Heels, also zumindest einen der größten Heels aufbauen können, aber man hat die Chance halt verpasst. Man hat es mit Umaga nicht gemacht und mit Tensai ebenso nicht und da wird auch nichts mehr draus werden, weil wenn Tensai jetzt tatsächlich dieser Face wird, wäre es unglaubwürdig, wenn er nochmals Heel die Grundfesten erschüttert. Also es würde nichts mehr bringen. Also das ist schon mal außerhalb der Gravitationskraft. Oder Stratosphäre, was auch immer. Also das Matchende. Also ich würde sagen Crosser Armbreaker. Ja. Selbe Situation wie bei Last Man Standing Match und Royal Rumble. Weil du brauchst doch irgendwas, wo Big Show jetzt nicht zu angeschlagen ist. Und deswegen würde ich sagen, er macht den Cross-Armbreaker mit dem linken Arm. Und er macht dann den Chokes mit dem rechten Arm durchs kommende Turm und den KO-Punch danach. Ja. Ja, also so müsste das ungefähr ablaufen. Also ich denke auf jeden Fall, der Rio wird verteidigen. Und danach kommt dann Ziggler raus nach einer Attacke von The Big Show. Gut, haben wir das abgehakt. Also du tippst auf der Rio genauso wie ich. Genau. Plus Ziggler Cash in danach. Ja, mal sehen, ob das tatsächlich passiert. Aber wie gesagt, wir hatten die Theorie geäußert, dass Ziggler eben in den letzten Wochen wieder als Außenseiter ein bisschen verkauft wurde. Er hatte vor 2 Wochen gar keinen Auftritt in den Main-Shows. Und dann letzte Woche hat er nur verloren gegen Del Rio beim Main-Event. Und sogar gegen Kane um den Platz im Elimination Chamber. Und da rieche ich eigentlich schon den Braten. Genau an dieser Stelle. Weil wenn er im Elimination Chamber Match steht, dann weißt du ja sowieso, dass er nicht eincasht. Und er würde aber trotzdem die Star Power in die Höhe treiben. Und deswegen ist es eigentlich für mich klar, dass Ziggler eincashen muss bei diesem Pay-Per-View. Ja. Und ich hoffe dann auch, hoffentlich, wenn er dann Champion ist, hoffe ich mal, dass man ihn bis WrestleMania auch nicht schwach darstellt. Dann muss er wirklich mal die Matches, die er bis dahin noch bestreitet, auch ein bisschen dominanter gestalten, als er es bisher getan hat. Genau, also nicht nur Prioritäten auf Selling. Natürlich muss man auch dann in der Fehde Jericho Gewinne geben, aber nicht komplett Ziggler untergehen lassen. Nee, also man findet da bestimmt einen Weg. Hauptsache man bringt nicht Orton gegen Wade Barrett. Dann bin ich schon beruhigt. Weil Orton gegen Wade Barrett, das Match hängt mir zum Hals raus. Und ach ja, Wade Barrett gegen Bo Dallas könnte ich mir noch vorstellen, dass es auf die Card Genau, plus das ist dann wieder so ein Faktor mit der Zeit. Ja. Ob man das schafft, also wenn das Match auf der Karte steht, ist der Gewinner sowieso. Vielleicht bringt man es morgen auch bei Raw. Ja, also wenn es auf der Karte steht, ist es für mich sowieso vorhersehbar. Ja, was denn? Glaubst du, dass Barrett gewinnt oder Bo Dallas? Ich denke, dass Barrett gewinnt. Okay. Also wie sieht's denn da bei dir aus? Denkst du, dass Dallas eine Chance hat? Ja, vielleicht will man, weil ich sehe es, was hätte man davon, wenn man jetzt einfach das Match bringt, Barrett macht Dallas fertig und Dallas geht wieder zurück zu NXT. Das würde für mich irgendwie nicht so viel Sinn ergeben. Ich glaube schon, dass man ihm irgendwie den Titel vielleicht geben würde. Naja, ich würde vielleicht sogar sagen, dass er dann im Main-Roster bleibt, aber trotz allem Einsätze bei NXT hat. Damit er sich weiterentwickeln kann. Also ich denke allerdings nicht, dass er den Titel holt, vor allem nicht so schnell. Also man hat halt irgendwie versucht, ihn aufzubauen mit der Elimination von Wade Barrett beim Royal Rumble. Dann mit dem Sieg gegen Barrett, aber mehr wird da nicht kommen. Also Barrett wird das Titelmatch auf jeden Fall gewinnen. Das ist eigentlich das konsequente Booking oder das logische Booking der WWE. Weil ja, ich bin dann nicht so voreilig. Und gerade immer aus dem Grund, weil Bray Wyatt, wie soll ich das beschreiben? Der Typ ist einfach charismatischer. Also der ehemalige Husky Harris, der hat einfach irgendwie mehr drauf. Das Gimmick von dem ist anspruchsvoller. Und deswegen fände ich's verdammt unfair, wenn Bo Dallas zuvor schon einen Titel holt. Also ja. Deswegen glaube ich das eigentlich nicht. Also wenn einer eher den Titel holt, dann Bray Wyatt. Und nicht Bo Dallas. Ja, sehe ich eigentlich ähnlich. Aber ich bin mir nicht hundertprozentig, dass du den Match unter Spirit gewinnt. Naja, werden wir sehen, ob es dann noch auf die Karte kommt, dann eben morgen bei Raw oder vielleicht sogar WrestleMania. Naja, mal sehen. Kommen wir zum Main Event, was wir zumindest denken, dass es der Main Event wird. Das ist natürlich das WWE-Titelmatch zwischen The Rock und CM Punk, und Mr. McMahon war wieder in Stipulation-Laune letzten Montag, denn er setzte fest, wird The Rock ausgezählt oder disqualifiziert, verliert er den WWE-Titel. Das verstehe ich immer noch nicht ganz, warum er das gemacht hat. Also, wie war nochmal deine Theorie vom letzten Montag? Du könntest die vielleicht ja nochmal sagen jetzt gerade, in der Vorfreude auf diesen großen Pay-Per-View. Ich muss selbst nochmal gerade überlegen, wie die Theorie war, dass man... Ah ja, das mit dem Kiss My Ass Club. Ja, genau. Also, dass Heyman hat halt gesagt, dass er alles machen würde, wenn er das macht, und dann kommt halt nach dem Match oder morgen bei Raw kommt dann halt McMahon raus. Jetzt gehen wir mal davon aus, dass Rock das Match gewinnt. Trotzdem, ja, ich habe dir die Stipulation gegeben und jetzt musst du das machen, was ich dir jetzt sage, und dann führe ich dich mal in den Kiss My Ass Club ein. Ja, also auf jeden Fall eine interessante Methode. Wäre eine Möglichkeit. Also man weiß halt immer nicht, wie weit die WWE die Grenzen des PG-Ratings ausschöpfen will. Mit dem Kiss My Ass Raid Club, weil es gab's, wie gesagt, ja noch nie. Vielleicht behält McMahon ja die Hose an. Dann heißt der Club wahrscheinlich Kiss My Butt und nicht mehr Kiss My Ass. Ja. Naja, aber das ist da auch irgendwie Schwachsinn. Naja, mal sehen. Also auf jeden Fall die Theorie, die mir am logischsten erscheint, und das ist eben, ich kann eigentlich deine Theorie nur bestätigen, weil Paul Heyman ja, wie gesagt, sagt, er würde alles tun. Keine Ahnung, was da passiert oder irgendwas. Irgendwas, Demütigendes. Damit man Heyman halt wieder ein bisschen unten halten kann. Das macht der Vince McMahon privat anscheinend auch gerne. Also man hält ja anscheinend im Rahmen der McMahon-Familie nicht viel von Paul Heyman. Und deswegen möchte Vince McMahon das anscheinend auch aktiv in den Shows zeigen. Naja, wie gesagt. Schade, also, schade. Schade. Wie gesagt, der Aufbau zu diesem Match, The Rock gegen CM Punk... Nee. Also der war nicht gut. Also The Rock hatte einen Auftritt vor 3 Wochen nach dem Royal Rumble, eine einfache Promo, in der er den Fans dankte. Und dann hatte Punk irgendwie noch einen kurzen Auftrag gesagt, bei Elimination Chamber hole ich meinen Titel zurück. Es ist sowieso unfair, ich wurde betrogen und so weiter. Dann war er nicht da in der Woche darauf, und dann hat er über seine ehemaligen wahnsinnigen Abenteuer in seiner College-Zeit gesprochen. In Nashville. Tennessee. Am letzten Montag. Und dann kam Punk halt raus und es gab einen Brawl mit Go to Sleep. Und Paul Heyman hat halt, wahrscheinlich um nochmal zu demonstrieren, dass er wirklich hinter Punk steht, das Bein festgehalten, während er den People's Elbow zeigen wollte. Aber man hat doch daraus nicht viel gelernt. Ich meine, es war doch sowieso schon von vornherein klar, dass Punk und Heyman eine feste Einheit sind. Ja. Und was mich auch ein bisschen stutzig macht, ist nämlich, dass man gar nicht mehr darauf eingegangen ist, dass Paul Heyman irgendwie in Relation mit The Shield steht. Das hat man letzte Woche zum Beispiel gar nicht angesprochen. Ja, finde ich auch ein bisschen schade. Vielleicht passiert da heute was. Glaube ich nicht. Könnte natürlich auch immer wieder sein, also dass The Shield mal wegen verliert. Oder dass The Shield den kompletten Pay-Per-View dominiert. Ja, glaubst du denn, es greift jemand ein beim Pay-Per-View? Also beim Main-Event? Also nur, wenn der Undertaker fit ist. Und das, was ich gesehen habe an den Bildern, da ist nicht fit. Ja, und was mit Brock Lesnar? Glaubst du, dass der irgendwie in die Sache vielleicht involviert ist? Also ich bin eigentlich immer noch der festen Überzeugung, ich hatte es ja beim Royal Rumble Podcast schon mal gesagt, in der Preview, dass Paul Heyman gegen CM Punk turnt. Weil man hat irgendwie am Montag schon wieder so eine Andeutung gemacht. Wenn ich ganz ehrlich bin. Weil ich bin irgendwie der Meinung, dass das ein Vorspiel war von Heyman letzten Monat. Also ich meine, er hatte Rock festgehalten, klar, aber doch nur, um sich einen Vorteil zu sichern wieder für den Pay-Per-View. Vielleicht turnt er ja gegen Punk und Lesnar greift Punk an. Ja, aber dann hätte Punk doch den Titel. Warum? Ach ja, stimmt! Nee, aber wenn er Punk angreift, doch nicht. Doch, dann hat doch Rock verloren durch Disqualifikation. Stimmt, habe ich jetzt komplett verpeilt. Danke, Felix. Stimmt, also das würde schon wieder gar keinen Sinn mehr machen. Danke, Vince, für die Stipulation. Nee, also das ist auch schon wieder ein Punkt, wo ich mir sage, oh Mann, die ist doch gar nicht logisch, die Stipulation. Warum denn? Solange man nicht wieder irgendwas macht, mit das zuerst Punk gewinnt und das nachher doch nicht gültig ist, bin ich zufrieden. Sonst bin ich wieder so in Euphorie, dass Punk gewonnen hat und dann macht Vinny wieder alles kaputt. Ja, wobei man aber auch vielleicht damit rechnen kann, dass es vielleicht doch keinen Turn gibt von Heyman und Lesnar CM Punk irgendwie angreift und Paul Heyman ihn davon abhalten will, aber dadurch ist er wieder Champion. Und dadurch hast du dann eben Punk gegen Lesnar bei Mania und Rock gegen Cena twice in a lifetime oder aber once in a lifetime 2. Was ist mit Triple H? Ich hab mich ja so ein bisschen gewundert, dass der bis jetzt noch nicht bei Raw da war. Sie hatte schon damit gerechnet, dass er am Montag oder Montag vor 2 Wochen irgendwie... Der lässt sich bestimmt gerade die Haare flechten, damit sie wieder lang sind, wenn er zurückkommt. Naja, das kann ich mir aber irgendwie auch noch nicht so vorstellen. Triple H da mit kurzen Haaren im Ring dann. Nee, also ja, wie gesagt, vielleicht macht er das tatsächlich, dass er sich jetzt wieder die Haare wachsen lässt und dann irgendwie Extensions reinmachen lässt, damit die zumindest wieder irgendwie eine gewisse Länge erreicht haben, bevor man sich an ihn erinnert. Ja, keine Ahnung, also vielleicht wird ja Paul Heyman auch entlassen dann am Montag irgendwie, kommt bei WrestleMania zurück und The Shield rächt sich dann an Vince McMahon, verprügelt den im Ring am Montag bei Raw. Gibt's interessante Methoden, also ich das ist auch ziemlich unvorhersehbar, das Match. Also ich wüsste nicht, was hier passiert, bin ich ganz ehrlich. Weil, wie gesagt, meine Methode war eben, dass Lesnar Punk angreift. Aber das würde doch keinen Sinn ergeben. Nein. Wobei Lesnar sich ja eigentlich immer die Rolle des Alleingängers zugeschrieben hat. Und wenn er Punk angreift und Heyman versucht, ihn abzuhalten, ist Punk ja trotzdem Champion. Und vielleicht ist Punk Lesnar dann gar nicht mehr sauer. Also es würde dann gar keinen Sinn ergeben. Also ich bin ja wirklich gespannt, wie man das heute Abend löst. Weil mit der Stipulation hat man sich eigentlich nur... Oder kann man sich zumindest nur auf ein klares Finish freuen? Ja. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass hier irgendwas Besonderes passiert. Also wie gesagt, ich hatte ja schon gesagt, dass der Undertaker vielleicht kommt, das Licht geht aus, jeder denkt, es war der Shield, dabei war es der Undertaker und es wird dann bei Raw aufgelöst, dass er eben The Rock angegriffen hat, zum Beispiel. Aber damit schlägst du den Internetfans natürlich wieder total auf die Hand. Weil dadurch hast du ja wieder ein komplett anderes Match, also The Rock gegen Undertaker, und du machst ja das Fatal 4-Way Match um den Titel, was ich auch angesprochen habe, und dann hast du wieder keine Verwendung für Lesnar, wenn Triple H zumindest nicht zurückkommt. Und eigentlich lässt ja eigentlich auch alles darauf schließen, dass Triple H auf Lesnar trifft. Ich meine, Brock Lesnar hat Vince McMahon attackiert, der ist jetzt weg, und der kann doch nur mit Triple H zurückkommen. Eigentlich schon. Ja, also es ist schon alles ein bisschen logisch, also Lesnar gegen Triple H, klar. Aber das WWE-Titel geschehen, das ist offen, finde ich. Es ist jetzt nicht so, dass einige, also einige sind immer noch der Überzeugung, das wird sowieso Rock gegen Cena. Nee, denke ich nicht. Denke ich gerade nicht. Weil da wird man die Fans sicherlich überraschen. Mir ist das ein bisschen im Dorn im Auge, dass morgen diese Pressekonferenz mit dem großen Announcement... Aber da weiß doch sowieso jeder, um was es geht. Ja, aber es sind Rock und Cena sind in dieser Pressekonferenz. Aber das wäre dann doch schon ein bisschen stupide, ne? Wenn man das davor ankündigt, hat man ja auch gemacht. So ganz groß. Eigentlich sind wir uns ja alle sicher, dass es um die WrestleMania 30 Location geht. Ja, also der Meinung bin ich auch, dass es halt im Superdome stattfinden soll, wo das Super Bowl ja auch schon war dieses Jahr. Also ich denke eigentlich auch, dass es darum gehen wird, weil die Pressekonferenz ist ja auch offiziell für Montag angekündigt worden irgendwie von verschiedenen Internetseiten, dass es da eben um den Austragungsort geht. Und die WWE hatte dann geschrieben, Special Announcement, klar, man will das da wieder irgendwie antreiben. Aber was mich irgendwie auch verunsichert ist, dass es ja, wann findet diese Pressekonferenz statt? Um 12 in der Nacht? Vor Raw irgendwann. Oder vor Raw, keine Ahnung. Vor Raw, aber ich finde es ist, für so eine Sache, das ist doch schon fast wieder, dass man dafür extra einen Livestream macht und das macht mich so ein bisschen noch stutzig. Ja, weil man hat ja auch das in den letzten Jahren nicht gemacht. Da hat man einfach ein Video eingespielt bei dem Pay-Per-View, glaube ich, davor, also Elimination Chamber, oder? Ja, also einfach Promo-Video und das ist dann nächstes Jahr. Letztes Jahr war es ja so, dass man das bei WrestleMania erst offiziell bekannt gegeben hat, in einem Promo-Video, dass es im MetLife Stadium ist, dieses Jahr. Also man kann davon ausgehen, dass es um die Location geht, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Also es könnte auch, okay, TV14, das ist wieder so eine Traumvorstellung, aber... Ja, Storky war ja auch schon wieder der Meinung, dass man das Ganze wieder zu offensichtlich gespoilert hat. Weil man hat ja hingeschrieben, der WWE-Champion The Rock und John Cena. Ja, aber es ist am Freitag angekündigt, oder wann das angekündigt wurde, und an diesem Tag ist The Rock ja amtierender WWE-Champion. Deswegen kann man ja auch schreiben, das stimmt, WWE-Champion The Rock. Ja, oder man hat ja hier halt hingeschrieben, Triple H und so weiter und so fort. Vielleicht gibt's ja auch bei WrestleMania eben ein Six-Man-Tag. Das steht gegen Triple H, The Rock und John Cena. Aber dann hat Cena ja wieder kein Titelmatch. Na, vielleicht kann man sich da irgendwie außergerichtlich einigen. Ja, ist auf jeden Fall ziemlich interessant zu beobachten. Aber ich denke immer noch, dass da auf jeden Fall nur der Austragungsort dahinter steckt. Wenn es was anderes wird, dann hat die WWE uns definitiv überrascht. Ja, wie gesagt, deine Prognose zum Matchausgang und wer gewinnt? Ja, also ich denke mal schon, bin jetzt auch relativ sicher, dass es ein klares Finish geben wird und dass The Rock diesmal durch den Rock Bottom den Titel verteidigen wird. Ja, also ich bin eigentlich auch der Meinung, auch wenn ich es nicht sehen möchte, dass The Rock gewinnt, weil... Und ich hoffe trotzdem weiterhin auf ein Triple Threat bei WrestleMania. Ich auch. Also der wäre es natürlich gelegen, wenn man vielleicht den Titel nochmal wechseln lässt. Dass dann jeder denkt, Punk gegen Cena, dabei wird es dann das Triple Threat. Aber ich kann mir dann nicht vorstellen, wenn Punk jetzt den Titel wieder gewinnt, dass er WrestleMania dann mit dem... Ach, weißt du was? Ich wage jetzt mal einen Außenseiter-Tipp. Ich sag, Punk gewinnt durch DQ. Okay. Ich wage den Typ jetzt einfach mal. Muss ja nicht stimmen, aber ich wage den jetzt mal. Ja, ich bleib bei Rock. Weil irgendwie setzt man ja die Stipulation nicht umsonst fest. Weil wenn man sie nicht gebraucht hätte, würde man sie ja nicht machen. Naja, wie gesagt, was hält uns jetzt letztendlich daran fest, diesen Pay-Per-View anzuschauen? Also ich würde definitiv sagen, das ist das Chamber-Match. Und sicherlich auch der Cash-In von Dolph Ziggler, wo wahrscheinlich der ein oder andere einen Markout-Moment bekommen wird in dieser Redaktion. Also ich zumindest, damit kann ich rechnen. Wir brauchen jetzt nur noch ein Fazit für unseren Podcast. Und um ehrlich zu sein, World-Titel, einfallslose Fehde. Weil man auch wieder sagen kann, wie willst du da was Ordentliches machen? Man hat für Cesaro gegen The Miz, Caitlyn gegen Tamina und Clay und Tenzai gegen Road Scholars keine bis ein wenig Storyline. Und... das wird trotz allem ein guter B-Pay-Per-View werden, also davon bin ich eigentlich überzeugt. Weil du hast ja nun doch gute Matches auf der Karte, so Rock gegen Punk, hoffentlich wird es ein bisschen besser. Ich denke schon. Und das Chamber-Match eben auch. Das könnte auch gut werden. Also auf jeden Fall sind wieder gute Matches mit dabei. Ja, beim Chamber bin ich mir sogar relativ sicher, dass das gut wird. Ja, weil was will man da groß falsch machen? Mit den Leuten, die da drin sind. Auf jeden Fall. Also wird auf jeden Fall ein guter Pay-Per-View. Also kann mich nicht beschweren. Ich freue mich auf jeden Fall drauf, den heute Nacht verfolgen zu können. Auch wenn die Schule wieder ansteht. Ich weiß wie gesagt, noch nicht. Mal gucken. Mal sehen. Da können wir ja außerhalb des Podcasts nochmal darüber reden. Wir verabschieden uns auf jeden Fall von dieser Elimination Chamber 2013 Preview. Wie gesagt, in wenigen Stunden geht der Pay-Per-View ja schon los. Das ist jetzt halt nur noch so ein kleines Schmankerl für euch. Ganz, ganz kurz vom Pay-Per-View, damit ihr nochmal einen Überblick bekommt. Und wir wünschen euch auf jeden Fall viel Spaß im Pay-Per-View. Macht's gut und bis dahin, bis zur nächsten, bis zur Review sogar schon am Montag. Also bis dahin und macht's gut. Ciao. Tschüss.